Die kulturelle Fremdheit muslimischer Migranten könnte relativiert werden, wenn diese Migranten ein besonderes qualifikatorisches oder intellektuelles Potenzial verhießen. Das ist aber nicht erkennbar. Dass Einwanderung keine Lösung ist, sondern in der europäischen Variante das Problem weiter verschärft, wurde im letzten Kapitel dargelegt. Es ist nämlich keineswegs gleichgültig, wer zuwandert. Die für die Einwanderung nach Deutschland relevanten Herkunftsgebiete, Türkei, Nah- und Mittelost, Nordafrika, weisen sowohl bei den PISA-Studien als auch bei den TIMSS-Studien, International Mathematics and Science Study, sehr niedrige Werte aus, die zur Schulleistung der entsprechenden Migrantengruppen in den Bestimmungsländern passen. Die beruflichen Qualifikationen wie auch die schulischen Leistungen ordnen die muslimischen Migranten selbst in der zweiten Generation hinsichtlich Qualifikation und Bildungspotenzial überwiegend der deutschen Unterschicht zu. Durch weitere Migration aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika vergrößern sich die strukturellen Probleme noch, die wir schon heute damit haben, dass der Anteil der intellektuell weniger leistungsstarken Schichten in Deutschland, demografisch bedingt, kontinuierlich zunimmt. Darüber hinaus wird immer wieder verdrängt, dass die deutsche Einwanderung der letzten Jahrzehnte nicht Einwanderung in die Erwerbstätigkeit, sondern überwiegend Einwanderung ins Sozialsystem war. Von 1970 bis 2003 stieg die Zahl der Ausländer in Deutschland von 3 auf 7,3 Millionen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Ausländer blieb dagegen mit 1,8 Millionen konstant. Das deutsche System der Grundsicherung, so konstruiert, dass in Deutschland jeder mindestens 60% des mittleren Einkommens hat, verschafft den muslimischen Migranten in Deutschland anforderungsfrei und ohne Arbeit ein Einkommen, das nach den Maßstäben ihrer Heimat nur als traumhaft bezeichnet werden kann. Damit sind auch die Einkommensansprüche dieser Migranten von Anfang an großenteils weit über ihrem Qualifikationsniveau angesiedelt. Ihre hohe Arbeitslosigkeit ist damit vorprogrammiert. Wer aus Afrika, Nah- und Mittelost nach Deutschland einwandert, will seinen Lebensstandard verbessern. Das garantiert ihm das deutsche Sozialsystem auch ohne Arbeit. Wer dagegen in die USA oder nach Kanada einwandert, weiß genau, dass ihm nur seine Hände und sein Kopf zu einem besseren Leben verhelfen können. Wer sich wenig zutraut oder Anstrengungen nicht auf sich nehmen will, wird in diese Länder nicht einwandern. Die Einwanderer stellen dort also eine positive Auslese dar. Das ist in Deutschland und Europa nicht der Fall. Nach Deutschland einzuwandern lohnt sich auch für Unfähige und Faule, sofern ihr Heimatland nur arm genug ist. All diese Schwierigkeiten laden wir uns auf, obwohl Migration nicht einmal das Kernproblem lösen kann, das sie nach Meinung vieler lösen soll, nämlich für einen strukturellen Ausgleich des Geburtenrückgangs zu sorgen. Bereits 2000 zeigte eine UNO-Studie, dass der beständige Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland nur durch jährlich knapp 500.000 Einwanderer aufgehalten werden könnte. Die seit 1996 Eingewanderten und ihre Nachfahren würden dann in Deutschland bereits 2050 einen Bevölkerungsanteil von annähernd 36% erreichen. Hätte man das Ziel, die Relation von alten Menschen zu Menschen im erwerbsfähigen Alter durch Einwanderung konstant zu halten, so betrüge der Anteil der seit 1996 Eingewanderten und ihrer Nachfahren an der Bevölkerung in Deutschland zur Jahrhundertmitte bereits 80%. Der künftige Mangel an qualifizierter Jugend ist bei der Struktur unserer Einwanderer, aber auch unabhängig von ihrer Menge, nicht zu lösen. Zitat: Einwanderer ohne Hochschulabschluss und selbst länger arbeitende einheimische Akademiker können nämlich eines nicht: die kritische Masse begabter junger Leute bereitstellen, die von klein auf mit Hightech heranwachsen, souverän mit ihr umgehen und sie dann ehrgeizig und voller Ungeduld auf neue Höhen führen wollen. Nichtgeborene vollwertig zu ersetzen, ist kaum einfacher als Tote aufzuwecken. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund dieser Fakten und Zusammenhänge mutet das von manchen Ökonomen gern geübte allgemeine Lob der Migration naiv an. Manche Dinge lassen sich eben nur beurteilen, indem man sich über konkrete Fakten und Zusammenhänge beugt. Allgemeines Gerede führt da nicht weiter. Für eine Übergangszeit von mehreren Jahrzehnten sind die demografischen Strukturverschlechterungen, die sich aus dem bereits eingetretenen Geburtenrückgang ergeben, nicht mehr aufzuhalten. Die Alterslastquote wird sich bis 2060 in jedem Fall dramatisch zum Schlechteren verändern. Selbst wenn ab sofort der Wanderungssaldo in Deutschland bei Null läge, würde sie nicht viel schlechter sein. Das ist das überraschende Ergebnis der bereits angeführten Modellrechnung des Statistischen Bundesamtes. Siehe Tabelle 8.6. Die einzig sinnvolle Handlungsperspektive kann daher nur sein, weitere Zuwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika weitgehend zu unterbinden. Dies erfordert freilich auch, dem hohen und in Zukunft wohl noch wachsenden Einwanderungsdruck mit Energie entgegenzutreten.